from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Oh, ich habe einen guten für West Bang for Buck. Was haben wir denn hier? Gesundheit. So, ich bin gleich durch. Mir fehlen noch zwei. Bin verschnupft von der fucking Klimaanlage wieder. Fuck. So. Verschnupft as fuck. Fast immer. Ja, aber ehrlich. So, wollen wir? Stacked as fuck. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 101 nach unserer großen Jubiläumssendung vor nunmehr schon über einer Woche. Sind wir nun mit einer neuen Folge am Start. Ich war in einer noch weiter entfernten Zeitzone als ohnehin schon, deswegen waren wir zwölf Stunden auseinander, deswegen hat das in den letzten Tagen alles nicht so geklappt, aber wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, um über die Offseason zu sprechen, und genau das werden wir dann heute nachholen. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin, checkbasket.de und deren Facebook-Seite. Ja, unsere Folge steht heute unter dem Stern Free Agency 101. Wir sprechen natürlich darüber, was passiert ist, haben ein paar Schmanker rausgesucht und machen so einen kleinen Mailbag. Ihr habt netterweise uns einiges an Feedback als Gepäck mitgegeben, und ich glaube, das können wir ganz gut verknüpfen, ohnehin schon mit dem, worüber wir sprechen werden, aber werden am Ende natürlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was ihr denn sonst noch so gefragt habt und was euch so bewegt. Was werden wir tun heute? Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Wir werden die Best und Worst Contracts raussuchen und haben uns da ein paar Tiers überlegt. Anschließend Franchises, Winners und Losers, und wie gesagt dann der Mailbag. So sieht's aus. Wie hat dir denn New York gefallen? Also, New York war wie immer sehr schön, obwohl ich ja, wenn ich meine Familie da besuche, gar nicht so oft in der Stadt bin. Meine Familie wohnt so eine gute halbe Stunde ungefähr von der Stadt weg, und ich habe da viel mit meinem Patenkind rumgehangen und so weiter und so fort. War dann zwei Tage lang in der Stadt, auch einmal kurz in unserem Office dort. War alles nicht so wild, war eine schöne Woche. Ich will jetzt nicht darüber klagen, wie heiß und schwül es da war, weil da hast du, glaube ich, noch ein deutlich schlimmeres Wörtchen mitzureden, gerade in Shanghai. Aber war schon ganz nett, war eine coole Woche Auszeit. Zwei Fragen. Erste, hast du gehupt? Und die zweite wäre, wie gut ist diese New Yorker Pizza wirklich? New Yorker Pizza habe ich gar nicht gegessen, muss ich sagen. Esse ich auch ziemlich wenig. Meine Family, wenn ich bei denen zu Hause bin, beziehungsweise meine Tante hat kolumbianische Wurzeln, und dann gibt's immer so lateinamerikanisches Essen, das ist eigentlich ziemlich cool. In der Stadt selber habe ich tatsächlich klassisch amerikanisch so einen dicken, fetten Burger gegessen mit einem Kollegen von mir. Und einmal haben wir Pasta gemacht. Also so richtig pizzamäßig war ich gar nicht unterwegs. Gehupt habe ich nicht, aber gefühlt alle anderen um mich rum. Ich war tatsächlich auch nur einmal kurz am Madison Square Garden, um jetzt mal die Brücke zum Basketball zu schlagen. Bin aber nur dran vorbeigelaufen. Hatte keinen Bock reinzugehen. Stein geworfen. Ja, noch nicht mal das. Ich hab den Madison Square Garden mit Ignoranz gestraft. Okay. Ja, ist witzig, weil diese Pizza gibt hier ein oder zwei Franchises. Ich glaube Joey's Pizza oder so. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich 80 Millionen Joey's Pizzerien in der Welt, aber die soll wohl auch aus New York sein. Die hat hier aufgemacht, und letztens habe ich mir da schön so ein so ein Piece geschnappt. Die geben da ja so riesige Stücke. Ja, das aus. Slices, ja. War okay. Sehr schön. Da kann das leider einer Messina-Pizzeria aus Düsseldorf nicht das Wasser reichen, auswärts. Nein, oder die gute Pizza, die Plastikkäse-Pizzeria Lupo in der Altstadt. Yes, so ist das. So, dann wollen wir mal mit Basketball anfangen. Du hast gerade schon gesagt, wir haben uns ein paar Kategorien überlegt, nämlich den besten. Wir verteilen das so ein bisschen in die unterschiedlichen Vertragsstufen, möchte ich mal sagen. Also wir gucken uns den besten und schlechtesten Vertrag an von den Spielern, die das Maximale rausgeholt haben, was sie hätten bekommen können. Dann so bei den Mid-Level-Spielern mal gucken, wer da irgendwie, welches Team gut bei weggekommen ist mit einem Signing und welches Team nicht so gut bei weggekommen ist. Und dann gucken wir uns Spieler an, die ziemlich wenig Geld gekriegt haben, aber wo wir sagen, hey, das ist eine gute Investition, oder auch Spieler, die wenig Geld gekriegt haben und die trotzdem eine schlechte Investition sind. Das ist so, genau. Max, Mitty und Bang for Buck. Fangen wir doch mal an mit dem leichtesten Pick dieses Jahr. Best Value, Max Player. Ich glaube, da haben wir dieselbe Person. Das ist für mich hands down Kevin Durant. Du könntest dann natürlich auch noch Steph Curry nennen. Das ist aber natürlich so, dass das ein 5-Jahres-Vertrag ist und wenn er sich irgendwie dann doch noch zweimal den Knöchel brechen sollte oder sowas, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann wäre das wiederum nicht der beste Vertrag. Insofern nehme ich jetzt mal von denen, die wirklich gut vertretbar sind, Kevin Durant raus. Ja, steht bei mir da auch. Also lowest risk possible irgendwie mit 2 Jahren und 53 Millionen Dollar für die Golden State Warriors. Er hat ja wissentlich auf viel Geld verzichtet. Ich glaube knapp 10 Millionen pro Jahr irgendwie oder um die 9 Millionen rum, damit dann andere Signings getätigt werden konnten. Und ja, jeder von euch hat die Finals verfolgt und selbst die, die es nicht verfolgt haben, aus welchen Gründen auch immer, werden wissen, dass Kevin Durant zu den besten Spielern der Liga gehört. Und wenn der bei dir unterschreibt zu nicht mal Maximalkonditionen, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht davon sprechen, dass das ein sehr, sehr guter Vertrag ist. Definitiv. Wie gesagt, zu den schlechteren Signings kommen wir gleich noch. Hast du noch irgendwie einen anderen hochdotierten Vertrag? Ich denke, Gordon Hayward können wir auch beide mitleben. Ja. Gutes Alter für einen Max-Vertrag mit 27 Jahren und nur 4 anstatt 5 Jahren. Insofern denke ich, ist das durchaus auch darin zu nennen, wenn man uns die anderen Verträge anschaut. Millsap, Lowry, Porter, Holiday, fallen die sicherlich eher in die andere Kategorie. Darüber sprechen wir dann gleich. Blake Griffin ist ein Vertrag, den man jetzt nicht unbedingt küren müsste als Best Value. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen im letzten Podcast. Würde ich jetzt aber auch nicht verteufeln, vor allem aus ökonomischen Gründen. Nee, finde ich auch gar nicht so schlimm, zumal Blake Griffin ja jetzt auch noch nicht, ich glaube, er ist 28 oder so, oder 27, keine Ahnung, noch gar nicht so alt ist. Da wäre es eher so das Ding, was du gerade bei Steph Curry angesprochen hast, und da würde ich mir bei Blake Griffin noch ein bisschen mehr Sorgen machen, dass er fit bleibt, und dann wäre es nicht so sehr, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, wie du sagst, nicht so sehr die Kohle, sondern eher die Laufzeit. Die 5 Jahre wären für mich dann eher was, wo ich die Stirn runzeln würde, als die Kohle, die dahinter steht. Ja, das stimmt. Ist tatsächlich 28, du hast es erwähnt. Ich würde vorschlagen, wir machen es hin und her. Das ist vielleicht ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Dann haben wir direkt den besten und den schlechtesten nebeneinander oder nacheinander stehen. Wer ist denn für dich der schlechteste Max-Vertrag? Und vielleicht für euch nochmal zu Hause. Max-Vertrag muss jetzt nicht unbedingt die höchste Summe sein, sondern einfach nur die Maximalsumme dessen, was der Spieler zu seinem derzeitigen Vertragsjahr eben bekommen konnte. Das ist jetzt bei Otto Porter zum Beispiel und Blake Griffin ein Unterschied von 70 Millionen. Der liegt aber einzig und allein daran, dass man eben ein Jahr länger vergegeben hat als alle anderen mit den Clippers und dass er eben, dass Blake Griffin eben schon länger in der Liga war. Ja. Entschuldigung, übrigens, hinten fängt gerade die Waschmaschine an, ein bisschen lauter zu werden. Wenn es stört, dann sag Bescheid, dann mache ich es aus. Ja, für mich ist das tatsächlich Otto Porter. Ich mag das Signing nicht. Ich mochte, also sagen wir so, ich mochte Otto Porter in der letzten Saison. Ich finde, er ist ein sehr guter Rollenspieler. Aber ich kann nicht verstehen, warum man sich für über 20 Millionen Dollar oder beziehungsweise sogar 25 Millionen Dollar über 4 Jahre an ihn bindet, weil am Ende des Tages ist er eben doch dann nur das, für mich jedenfalls ein Rollenspieler, und ich möchte nicht 25 Millionen dem drittbesten Spieler 25 Millionen geben im Team, der dann 13,4 Punkte und 6 Rebounds in seiner besten Saison bislang auflegt, wovon irgendwie gefühlt 6 Punkte pro Spiel durch glockenfreie Dreier entstanden sind, die dann darauf zurückzuführen ist, dass halt die anderen beiden Jungs im Team so gut sind, nämlich John Wall und Bradley Beal. Das ist für mich viel zu viel Kohle und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Wizards sich überlegt hätten, okay, wie viel besser macht er uns denn jetzt im nächsten Jahr? Und lohnt es sich vielleicht dieses Offer, also er war Restricted Free Agent, die Brooklyn Nets haben ein großes Angebot gemacht, die Washington Wizards haben gleichgezogen, das konnten sie. Und dass sie gesagt hätten, na gut, dann ist uns vielleicht die Flexibilität nächstes Jahr wichtiger, denn da steht halt mit John Wall dann auch jemand, der aktuell seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Und da glaube ich, ist Otto Porter nicht unbedingt jemand, der John Wall bei den Wizards halten würde. Und deswegen ist das für mich viel zu viel Geld für jemanden, der eigentlich nur eine, ich sag's mal ganz böse, eine Mitläuferrolle spielt. Wirklich ein interessantes Thema und ich glaube, wir müssen da jetzt auch noch ein paar Minuten bleiben. Und nach dem, was du gesagt hast und ich habe eben ein bisschen reflektiert, ist es tatsächlich, glaube ich, einer der schlechtesten oder der schlechteste Max-Vertrag dieses Sommers bislang. Das hat weniger mit dem Spieler zu tun für mich. Und auch das Potenzial ist ja durchaus da. Wir reden immerhin über einen Spieler, der letztes Jahr zumindest auf dem Papier die beste Dreierquote in der gesamten Liga aufs Parkett gesetzt hat. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. 24 Jahre alt und ist natürlich unglaublich variabel, was die Verteidigung betrifft. Kann im Prinzip 2 bis 4 sehr gut verteidigen. Aber gleichzeitig muss man halt auch immer als General Manager das große Ganze im Bild haben. Und für mich, die uns über Twitter zuhört, ich hatte einen Tweet rausgeworfen, wo ich tatsächlich John Wall ein bisschen gefeiert habe. Das an für sich nichts Neues oder ist nichts Neues. Ja. Er hat eben da was sehr Interessantes gesagt, als er zu Otto Porters Offersheet von Brooklyn gefragt worden ist. Und er hat dann gesagt, hey, Otto ist ein super Spieler, ich paraphrasiere natürlich jetzt, er ist auch ein sehr, sehr guter Rollenspieler für uns und ja, ich sag Rollenspieler, weil er eben kein Superstar ist und Superstars machen das Team halt einfach so viel besser. Das sei jetzt nicht böse gegenüber Otto Porter, aber er würde halt sozusagen Real Talk machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war hundertprozentig genau das, was ich jetzt auch denke, wenn ich mir diesen Vertrag anschaue. Otto Porter ist keine First Banana und ist sogar auch keine Second Banana, um mal mit Bill Simmons zu sprechen. Und theoretisch haben sie sich jetzt sogar für nächstes Jahr wesentlich schlechter aufgestellt, weil John Wall wahrscheinlich jetzt schon erstmal die Free Agency ausprobieren möchte. Und wenn dann eben ein Franchise-Spieler und einer von was 10 Franchise-Spieler in der gesamten Liga dann den Verein wechselt, dann ist das der größt anzunehmende Unfall. Ja, und es sind halt auch dann, da haben wir gerade vorher, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon drüber gesprochen, es sind halt jetzt durch die Verträge super viele Teams schon am Ende des Salary Caps oder eben sogar schon drüber und im nächsten Jahr werden nicht so viele Teams Kohle haben und dann, wenn du dann in den eigenen Reihen schon jemanden hast, den du gerne verlängern möchtest, dann brauchst du natürlich Kohle, um ihm das irgendwie mit anderen Free Agents schmackhaft zu machen und gerade auf der Dreierposition, vieles davon ist vielleicht unrealistisch, aber so ein Paul George ist nächstes Jahr Free Agent, selbst Boogie Cousins zum Beispiel, ein enger Freund von John Wall ist nächstes Jahr Free Agent, LeBron, Melo können beide ihre Teamoption ziehen, also es sind genug Leute in dieser Preiskategorie von 20, 25 Millionen Dollar oder sogar noch mehr, die man theoretisch jedenfalls angehen könnte und dass man sich jetzt so früh an Otto Porter bindet, finde ich da zumindest ein bisschen seltsam. Ich habe jetzt gerade mal runtergeguckt auf den Positionen, weil du gerade sagtest, so ja, er kann 4 Positionen verteidigen. Guck mal zum Beispiel PJ Tucker. Der kann auch, ich weiß nicht, in wie viel schlechterer Verteidiger er ist als Otto Porter, verdient aber über die 4 Jahre 70 Millionen oder 74 Millionen weniger und einen freien Dreier kann er auch treffen. Also da ist für mich so ein bisschen die Frage, wie viel besser macht dich denn Otto Porter tatsächlich? Oder wäre es nicht vielleicht eher angesagt gewesen, so ein Signing zu machen und zu gucken, dass Jonathan man... Jonathan Simmons. Genau, oder solche Leute halt für recht wenig Geld... Über 8 weniger, hat für 3 Jahre 13 unterschrieben. Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, wenn du so jemanden signst, Jonathan Simmons oder PJ Tucker, anstelle von Otto Porter, wirst du dann so viel schlechter? Ich glaube nicht. Ja, du nimmst auf jeden Fall eine Möglichkeit, halt zwei Playoff-Serien zu gewinnen. Ne? Muss man halt auch drüber sprechen. Washington spielt im Osten. Und das allein macht es schon realistischer, eben vielleicht bei ein, zwei Verletzungen der Kontrahenten dann eben doch einen recht tiefen Playoff-Run zu haben. Und ich glaube schon, dass Otto Porter durchaus ein Asset ist und insbesondere in den Playoffs auch sein kann. Nur langfristig kann das sehr wehtun. Und ich glaube, dass deshalb haben wir beide hier diesen Vertrag ausgewählt. Okay. Gibt's noch einen anderen von den Max-Jungs, der dir überhaupt gar nicht gefällt? Ist okay. Diese Max-Sachen sind halt immer schwierig, aufgrund dessen, dass in der NBA halt fast alle Verträge vollkommen garantiert sind oder voll garantiert sind. Denn bei Paul Millsap und Kyle Lowry war es zum Beispiel sehr wichtig, glaube ich, für die Clubs, dass sie nur 3 anstatt 4 oder sogar 5 Jahre bekommen haben. Das wäre ja in Lowrys Fall durchaus möglich gewesen. Der Markt war da nicht da. Insofern hat man sich, glaube ich, in der Mitte getroffen. Für mich ist das fast trotzdem noch ein Overpay für Lowry, der in den Playoffs, glaube ich, noch nie über 40% geschossen hat. Und jetzt auch die schlechte Seite der 30 dann eben bald antritt. Und da ist natürlich das letzte Vertragsjahr jeweils nicht unbedingt der Hammer, wenn ein 34-, 35-jähriger Paul Millsap dann über 30 Millionen verdient. Aber das ist halt so. Und wenn man eben in der Free Agency jemand unter den ersten Top 10 Leuten haben möchte, dann muss man das bezahlen. Ja, sehe ich genauso. Aber immerhin sind es da 3 Jahre, ne? Ja. Also das ist halt dann, wenn man dann wiederum auf Blake Griffin guckt oder so, ist das vielleicht dann noch so ein bisschen die Lebensversicherung. Wollen wir zu den Mid-Level-Jungs springen? Ja, ich habe da 2 Leute stehen, wenn ich mal reinspringen kann. Das ist nämlich ein Beispiel dafür, dass jetzt doch Spieler und vor allem dann auch Agenten gesehen haben, dass der Markt doch nicht so groß ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Insbesondere, weil letztes Jahr so unheimlich viele Verträge so schnell unterschrieben worden sind. Dann natürlich der Moskau-Vertrag im Prinzip so der Gradmesser. Und da haben dann Spieler für doch wesentlich weniger Geld unterschrieben, als man ursprünglich gedacht hat. Einer davon, eben in dieser Mid-Tier-Section, ist Patrick Patterson. Seines Zeichens Stretch Vierers bei den Toronto Raptors gewesen. Gutes Basketballer, Alter 28. 3 Jahre, 16 Millionen. Optimales Signing, nicht zu lang. Das heißt, wenn man in den Rebuild geht, wenn George und dann vielleicht sogar Westbrook eben gehen sollten, dann ist es okay. Und halt auf das Jahr gerechnet ein absolutes Schnäppchen für einen Spieler, der als Stretch-Vierer sehr gut agieren kann. Ich habe Patrick Patterson auch, aber ich habe den sogar noch in der Kategorie darunter mit sehr wenig Kohle. Aber mag ich auch total. Nicht nur, dass die Kohle stimmt und auch die Laufzeit und sein Alter, wie du schon gesagt hast, mit 28 Jahren, aber ich mag einfach den Spielertyp. So, und ich glaube, der passt total gut zu den Oklahoma City Thunder, auch als Ergänzung zu den anderen Spielern. Also er zum Beispiel dann im Frontcourt mit Steven Adams. Ich glaube, da hast du keinen Bock mehr zum Korb zu ziehen. Oder eben auch als Lebensversicherung, wenn Enes Kanter auf dem Platz steht, dass man eben dann trotzdem noch einen recht großen Jungen daneben stehen hat, der so ein bisschen die Verteidigung von Enes Kanter übernehmen kann, beziehungsweise so ein bisschen viel Help-Defense spielen muss. Mag ich auch total. Ich habe bei mir KCP, Kentavious Caldwell-Pope stehen. Das eine Jahr, 18 Millionen zu den Lakers, finde ich super für die Lakers. Also ein Jahr ist sowieso erstmal klasse, weil du hast fürs nächste Jahr alle Flexibilität, die du mit diesem jungen Kader haben willst. Und wenn ich jetzt gleich dann zu dem Worst-Mid-Player springe, der nämlich genau das Gleiche verdient, dann finde ich 18 Millionen für KCP absolut gerechtfertigt. Kam ein bisschen spät. Ich glaube, dann ziehe ich vielleicht direkt mal die Parallele. Also Worst Mid habe ich unter anderem Tim Hardaway Jr., den die Knicks gesigned haben, für 4 Jahre 71 Millionen, also ungefähr die gleiche Kohle. Ungefähr so 5-6 Tage später kam dann, glaube ich, raus, dass die Detroit Pistons aufgrund eines anderen Deals, den wir gleich besprechen, dann KCP releasen werden oder die Option nicht ziehen werden. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die Knicks da zugeschlagen hätten. Denn wie gesagt, 18 Millionen für jemanden, der 2 Positionen spielen kann, offensiv easy so deine dritte Option sein kann und auch gut verteidigen kann, ist für mich ein super Deal. Ja, das stimmt. Auf mehr Jahre gesehen hätte er halt nicht 18 Millionen genommen. Ich glaube, das ist halt der Kompromiss, dass er sagt, okay, dann nächstes Jahr sind mehr Teams, dann ist der Markt vielleicht ein bisschen anders, sind mehr Teams an mir interessiert. Dann macht er das, bleibt selber flexibel und wettet so auf sich selber. Um das direkt zu vergleichen, ich habe natürlich auch den von dir genannten Vertrag von Tim Hardaway Jr. in meiner Worst Value. Das liegt viel auch einfach daran, dass es eigentlich nicht Markt Value war oder nicht der Marktwert war, denn der Markt war recht gesättigt zu dem Zeitpunkt schon. Es wurde geleakt vorher, dass Atlanta um seinen Vertrag, glaube ich, eine Cap gesetzt hat von 4 Jahre, was, 40 oder sowas, 50? Um die 50, glaube ich, ja. Und dann ist es ja eigentlich irrsinnig, so viel mehr zu bezahlen. Dennis Lübkes hat es uns auch gefragt. Wir sind da uns natürlich einig. Brauchen wir aber, glaube ich, jetzt auch nicht drauf rumreiten. Das ist so eine Sache, wenn ein Team irgendwie einen scheiß Free-Agent-Vertrag aushändigt, dann ist es okay. Und wenn das dann irgendwie die Knicks machen oder sowas, dann wird darüber direkt 8 Jahre lang geschrieben. Sicherlich kein guter Vertrag, aber jetzt auch kein Katastrophenvertrag, so wie Joakim Noah. Und tatsächlich eher so ein bisschen in die Wesley Matthews-Region nach Achillessehnenriss dann einbetten. Ja, du hast völlig recht. Also der Markt war einfach nicht da. Es tat überhaupt nicht Not, $20 Millionen insgesamt mehr zu zahlen, als die Atlanta Hawks eigentlich bereit waren zu matchen. Ja, er ist 24 Jahre alt. Offensiv hat er mit Sicherheit Upside. Irgendwie hat er ein paar ganz gute Spiele bei den Atlanta Hawks letztes Jahr gemacht. Aber es ist einfach viel zu viel Kohle. Ja, zu KCP hatte ich auf Twitter, fällt mir gerade ein, noch geschrieben, man sollte mal gucken, welcher Agent das ist. Warum habe ich das gemacht? Weil Rich Paul, der Agent von LeBron James unter anderem, der Agent von Kentavious Caldwell-Pope ist. Und LeBron wird auch mit den Lakers in Verbindung gebracht. Und vielleicht hat man da auch gesagt, pass auf, mach doch lieber erstmal einen Einjahresvertrag und geh zu den Lakers, weil da wird im nächsten Jahr sowieso verschwörungstheoriemäßig noch ein bisschen was los sein. Und da gucken wir nochmal neu. Rich Paul ist eigentlich, und LeBron, diese Kombo aus den beiden, wenn du bei den beiden signst, ist das eigentlich die Garantie, dass du genug verdienen wirst. Also da braucht man sich nur mal Tristan Thompson und Co. anzugucken. Die beiden sorgen eigentlich immer dafür, dass du deine Verträge kriegst. Deswegen mache ich mir bei KCP auch keine Sorgen, dass er dann im nächsten Jahr nochmal für 3-4 Jahre irgendwo für richtig Asche unterschreiben wird, wenn er eine halbwegs gute Saison spielt. Sprechen wir darüber oder über diese Verschwörungstheorie vielleicht, wenn wir über Best- und Worst-Off-Seasons sprechen. Kleiner Tease natürlich. Bleiben wir bei dem Second Tier. Ich habe noch 2 Namen. Great Value, um es mal schnell zu machen, eine kleine Speedround. Rudy Gay, ja. Das waren es 2 Jahre 17, glaube ich, ist es gewesen. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Vertrag. Ist ein absolutes Asset, vor allem im Vergleich zu dem recht rohen Simmons. Rudy Gay vergisst man häufig, obgleich seines Resümees mit schlechten Teams hat er eigentlich immer sich als sehr, sehr guter Scorer erwiesen. Und das ist ein absolut gutes Signing, High Reward, Low Risk. Ganz anders ist das bei James Johnson und dem Miami Heat, 4 Jahre 60, ist für mich viel zu lang und viel zu groß. Ja. Ich mag James Johnson, ist ein toller Spieler für die Arena und fürs Fernsehen, aber wird da auch viel zu alt schon sein. Die letzten mindestens 2 Jahre des Vertrags werden eine absolute Katastrophe. Ich würde fast schon Geld wetten, dass da irgendwann ein Buyout oder ein Stretch halt passieren würde in 2, spätestens 3 Jahren. Ein anderer Vertrag, den ich absolut nicht mag, der aber so unterschrieben werden musste, ist Andre Iguodala. Das ist für mich jetzt natürlich gar kein Problem und es sollte auch gemacht werden, insbesondere im Hinblick darauf, dass Kevin Durant wesentlich weniger Geld genommen hat. Aber 3 Jahre 48 Millionen, wenn dann eben Tristan Thompson und Draymond Green Free Agents werden, ist eine absolute Katastrophe. Im dritten Jahr werden sie ebenfalls wahrscheinlich mit einigen First Rounder und oder Assets Adieu sagen müssen, um ihn loszuwerden. Ich glaube, das wird gar nicht so lange dauern. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Andre Iguodala, dass man jetzt gesagt hat, pass auf, wir wollen im nächsten Jahr genau nochmal die Truppe zurückbringen, weil wir eben so krass überlegen allen anderen gegenüber waren, um dieses Back-to-Back einmal mitzunehmen. Und ich glaube, dann in der Offseason wird Andre Iguodala entweder kriegt er einen Buyout oder wird getradet oder so. Ich denke, das ist schon eine besprochene Sache. Vielleicht wollte man ihm jetzt auch aus Dankbarkeit für die letzten Jahre irgendwie schon mal wenigstens zusichern, dass er die Kohle bekommen wird, wo er dann auch immer spielen wird. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er die Free Agency von Draymond Green und Klay Thompson im nächsten Jahr oder die Vertragsverlängerungsphase dann überleben wird. Das glaube ich wirklich nicht. Ja. Auch wenn du stretchst, aber mit es ist 100%ig garantiert. 48 Millionen. Das heißt, du hast noch 30 Millionen nach dem nächsten Jahr übrig. Und das ist natürlich, auch wenn du es über 5 Jahre stretchst, sind das 6 Millionen pro Jahr, die du halt mehr zahlst im Cap. Ja, vielleicht wird er dann nächstes Jahr getradet. Ich sag mal, Iguodala kann bestimmt irgendwie einen Contender immer gebrauchen, auch im nächsten Jahr oder in 1,5 Jahren, und danach wird er dann irgendwie, kriegt dann Buyout oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass er diese Vertragslaufzeit auf jeden Fall bei den Golden State Warriors abreißen wird. Ich habe noch einen Vertrag, den ich auch nicht so cool finde, aber das liegt mehr an dem Team als an dem Spieler selber. Ich mag die 65 Millionen für Serge Ibaka überhaupt nicht. Liegt aber mehr dran, dass ich es nicht verstehen kann, dass die Toronto Raptors jetzt wieder sagen, hey, wir bringen die Band wieder zurück, wo es die letzten Jahre mit denen auch schon nichts geworden ist. Ich glaube, Serge Ibaka mit über 20 Millionen pro Jahr bringt dich einfach nicht nach vorne. Und du hattest gerade über andere Spieler, wie zum Beispiel Patrick Patterson, geredet. Da hätte ich lieber ihm nochmal mehr Kohle gegeben. Weiß ich nicht. Ich finde, Serge Ibaka hat irgendwie sein... Ich hoffe nicht, dass das jetzt so eine Paul-Pierce-Nummer wird, aber sein Zenit überschritten. Glaube nicht, dass er nochmal irgendwie imstande ist, besser zu werden, sondern eher, dass es jetzt pro Jahr ein bisschen runtergehen wird. Und dann ist die Frage, wenn er der drittbeste oder zumindest der drittbestbezahlte Spieler in deinem Team ist, wie weit bringt dich das selbst in einem schwachen Osten? An Cleveland wirst du trotzdem nicht vorbeikommen, an Boston auch nicht, an Washington vielleicht sogar auch nicht. Also muss man ihm dann nochmal über 20 Millionen im Jahr zahlen? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das war schwierig, weil man zu dem Zeitpunkt gesagt hat, man bringt Kalauri zurück. Man hat sehr, sehr viel Geld in DeMar DeRozan investiert. Und man versucht es jetzt eben noch 1-2 Jahre weiter. Behält die Gruppe zusammen, guckt, ob vielleicht LeBron irgendwie dann doch das Team wechselt oder irgendwie was passiert. Aber klar, ich glaube, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Jemand hatte die Frage nach der Todeszone Mittelmaß sozusagen gestellt. Das wäre sehr interessant, das dann eben nachher nochmal aufzugreifen. Vielleicht ebenso als Quick Hitters zwei Namen. Bang for Buck nennen wir die Kategorie. Bester Vertrag im untersten Preissegment ist für mich Thabo Sefolosha, der wieder einmal ein Schnäppchen ist. Nicht vorher schon bei Atlanta im letzten Vertrag, sondern eben jetzt auch in seinem neuen Team ist er. Wo ist er denn nochmal hingegangen? Oh mein Gott, Orlando? Zu Utah. Utah, richtig. Das war für mich ein Vertrag, der ebenso überraschend war, weil 2 Jahre 10 Millionen verdient als guter Flügelverteidiger, das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Ich habe Alan Williams von den Phoenix Suns. Mag ich sehr, junger Spieler, exzellenter Rebounder. Ich habe gerade geguckt, wie viel hat er? Ich glaube 3 Jahre 16 Millionen oder so. Die Knicks waren im Gespräch für ihn, hätte ich super gefunden, wenn er rübergekommen wäre, aber ich glaube, damit hat Phoenix alles richtig gemacht. Und ich mag auch Justin Holiday, habe ich letztes Jahr oft gesehen bei den Knicks, hat einen kleinen Vertrag unterschrieben bei den Chicago Bulls. 2 Jahre 9 Millionen, finde ich super, ist auch erst, glaube ich, 28 Jahre alt, insofern 4,5 Millionen im Jahr, kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen. Die Frage aller Fragen, Phil, ist das Veterans Minimum von 1,5 Millionen und einem Jahr für Raymond Felton immer noch zu viel oder nicht? Großartig. Ja, ich würde eigentlich einfach nur zu Wendy's gehen und sagen, hör mal, wir geben euch 3 Commercials und dafür kriegt der Lifelong Cheeseburger umsonst. Ja. Ich denke, Cat Felton kann auch teuer werden bei ihm. Das darf man nicht unterschätzen. Insofern dachten sie, das sicherer ist wahrscheinlich einfach Veterans Minimum. Fantastisch. Bei mir ist es tatsächlich Vince Carter, 1 Jahr und 8 Millionen. Liebe Leute aus Sacramento, ist der okay, irgendwie Veterane Präsenz ins Team holen zu wollen, aber so ein Overpay für einen 40 Jahre alten Mann, ja. Naja. Das ist schon krass, das stimmt. Wen haben sie denn noch? Warte mal, George Hill haben sie noch geholt und Zach Randolph. Irgend so ein Zach Randolph, genau, noch so einen alten Sack geholt. Ja, 8 Millionen ist viel zu viel. Gebe ich dir total recht. Ey, ich guck gerade unten in der Liste, ne? Wahnsinn. Der ehemalige Rookie of the Year, Phil, Michael Carter Williams, 1 Jahr, 2,7 Millionen. Ja. Ben McLemore auch. An was? 5 gedraftet oder was? Ja, genau. Auch nur bei den Grizzlies unterschrieben für 5. 2 Jahre 10, ja, genau. Wahnsinn. Oh, man kann natürlich noch sagen, vielleicht, dass Bang for Buck Omri Caspi. Oh ja. Dass er für 1 Jahr Minimum bei den Warriors unterschrieben hat, ist so ziemlich echt die größte Bank Robbery überhaupt, oder? Das stimmt. Also was hat er am freien Markt normalerweise gekriegt? Fall, irgendwie ein Buch über Verschwörungstheorien von NBA-Agents schreiben, weil da haben sie einiges an Geld am Tisch gelassen. Aber gut, ja. Nächstes Jahr nochmal angreifen. So, wollen wir über ein paar Teams sprechen? Winner und Loser insgesamt der Free Agency? Ja, du hast es ja eben schon erwähnt. Vielleicht machen wir so direkt die Überleitung. Die Los Angeles Lakers haben sich deiner Meinung nach enorm gut positioniert. Du hattest einen kleinen Tease mir gegeben. Ich glaube, du hast sogar einen Song von Weezer mit reingenommen. Hate to say I told you so, hast du, glaube ich, geschrieben. Das stimmt, denn das war der Tag, an dem LeBron James einfach nichts Besseres zu tun hatte, als in einem lilanen T-Shirt tatsächlich sich eine Summer League-Partie anzuschauen. Das nicht von seinem Team, sondern er wollte Lonzo Ball sehen. Ja, und ich glaube, da hat er auch ganz gut dran getan. Du, Phil, warte, ich muss mal ganz kurz eben bei Pause auf Pause bei der Waschmaschine drücken. Bleib mal eben dran. Das gibt's auch nur bei uns. Sorry, da bin ich wieder. Also, ja, LeBron hat am Spielfeldrand gesessen beim Summer League Game von den Los Angeles Lakers, um sich Lonzo Ball anzugucken, den viel gehypten zweiten Pick des diesjährigen Drafts, und der hat auch direkt ordentlich Feuer gemacht. Ich glaube irgendwie 38, 11, 9 oder so aufgelegt. Ja, und da wurde natürlich dann direkt wieder rumgemunkelt, ist das jetzt schon irgendwie, spricht das schon dafür, dass LeBron zu den Lakers geht und will er mit Lonzo Ball zusammenspielen? Also, ich würde mal sagen, die Lakers stehen schon auf dem Papier für LeBron im nächsten Jahr, aber Lonzo Ball alleine wird jetzt sicherlich nicht ausschlaggebend sein für einen viermaligen MVP, zweifachen Finals-MVP und einen der besten Spieler aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass er sagt, hey, da ist doch so ein geiler Rookie in L.A., der ein super Summer-League-Spiel gemacht hat. Let's go, ich gehe zu den Lakers. Ich glaube, das ist ein bisschen drüber. Auf jeden Fall. Das haben wir ja sogar beim ersten Superteam schon gesehen, Kevin Garnett und den Boston Celtics. Er hat ja tatsächlich gesagt, okay, Paul Pierce, du bist da, und das ist ja sogar schon mal ein Superstar mehr, als momentan im Team der Los Angeles Lakers steht. Das reicht mir nicht. Ihr müsst erstmal Ray Allen halt hier an Bord holen und dann unterschreibe ich den Vertrag. Genau. Und genau so wird das laufen. Die werden pitchen. LeBron wird sagen, okay, hier, ich habe einen Monat Free Agency. Seht zu, dass ihr mindestens Paul George plus vielleicht noch John Wall ins Team holt. Und wenn man dann, oder weiß ich nicht, wenn es nicht John Wall ist, dann Boogie Cousins oder sonst irgendwen. Ja. Und wenn ihr das gemacht habt, dann überlege ich mir das. Das hat er auch genauso gemacht mit Cleveland. Er hat Cleveland damals nie gesagt, okay, es gab da in dem Buch von Brian Windhorst, das hat er mal erzählt, gab da so ein Gespräch eben von David Griffin mit LeBron, die gesagt haben, okay, dann kommst du zu uns, oder? Wir machen jetzt den Space und dann machst du das. Und dann hat LeBron gesagt, nee, ihr macht den Space. Und dann überlege ich mir das. Mhm. Daraufhin hatten sie ja Jerry Jack weggetradet für einen First-Rounder. Die haben Tyler Zeller abgegeben zu Boston für nichts und hatten im Prinzip nur ein Skelett von einem Team. Und dann hat LeBron gesagt, okay, jetzt überlege ich es mir. Ja, und dann haben sie an Number One gezogen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr den jetzt eintauscht gegen Kevin Love, dann vielleicht. Ja. Yeah. Und genau so, nicht anders wird's laufen. Ja, denke ich auch. Was wollte ich gerade sagen? Ja, trotzdem, die Offseason für die Lakers, glaube ich, eigentlich ganz gut gelaufen. Also man hat jetzt dennoch in Lonzo Ball irgendwie jemanden gedraftet, der so ein bisschen Hoffnung reinbringt. Man hat es geschafft, den Vertrag Timothy Moskov loszuwerden in dem Deal mit D'Angelo Russell. Man hat es geschafft. muss man ja so sagen. Draft auch mit weggeworfen, damit man ihn loswerden kann. Ja, aber wenn der große Preis hinterher irgendwie Paul George und LeBron James ist, dann braucht man halt Cap Space, ne? So ist das leider. Also, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich finde es auch ein bisschen zu viel, aber ich glaube, das war eins der großen Dinge, die Magic Johnson dies Jahr schaffen wollten, diese riesen Verträge loszuwerden. Plus, dann haben wir gerade erwähnt, Kentavious Caldwell-Pope, finde ich ein super Signing für ein Jahr. Also, sieht besser aus als im letzten Jahr, kann aber eigentlich auch nur besser aussehen als im letzten Jahr. Ja, dann leite ich vielleicht direkt rüber zu dem Verein, von dem Kentavious Caldwell-Pope kam. Es wurde nämlich auch gefragt bei uns auf der Facebook-Seite, Was wir zu den Detroit Pistons sagen, Nenad Todorovic hatte gefragt, jetzt habe ich es verkackt. Der fragte was zu den Knicks, kommt gleich. Christoph Kasper fragt uns nach der Meinung zu den Celtics und Tom Schneider hat gefragt, was wir zum Bradley-Deal sagen. Ich glaube, die Pistons sind absolut einer der Verlierer der gesamten Offseason. Man kann nämlich einen Case machen, dass KCP der beste Spieler in deren Team war. Wenn man jetzt vor allem nicht so überzeugt ist von Andre Drummonds Qualitäten, dann müsste man das wahrscheinlich sogar so sehen. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber es wird schwierig zu sein, Avery Bradley nächstes Jahr nicht einen monströsen Vertrag zu geben, um ihn dann da zu behalten. Und wenn er nicht nochmal unterschriebe, dann würde man im Prinzip direkt Caldwell Pope für nichts verloren haben und im Prinzip auch noch Marcus Morris in der Sicht weggetradet haben, der den besten Vertrag des Teams hatte. Insofern für mich eine rabenschwarze Offseason. Letztes Jahr schon nicht wirklich erfolgreich gewesen. Bojan Marjanovic hat einen fiesen Vertrag dafür, dass er 10 Minuten von der Bank für 30 Spiele. Das sieht alles nicht so rosig aus in der Motor City. Nee. Und in der, also letztes Jahr war es ja so, als sie dann unter der Saison auch getradet hatten, war ja so ein bisschen die Narrative von Stan Van Gundy, ja, wir sind jetzt nicht unbedingt die Free Agency Destination, deswegen versuchen wir unsere Deals alle vorher abzuwickeln, siehe Tobias Harris und so weiter und so fort. Ja, aber das sehe ich genau wie du. Ich meine, das war ja der Grund, warum die Boston Celtics Avery Bradley jetzt abgegeben haben, weil sie eben wissen, dass nächstes Jahr da wahrscheinlich riesen viel Kohle auf der Uhr stehen wird, weil er eben für nichts anderes als maximal unterschreiben wird. Dann haben sie noch Isaiah Thomas, der jetzt schon gesagt hat, ihr müsst mit einem Truck voller Kohle bei mir vor der Haustür stehen, damit ich bei euch unterschreibe. Also auch der wird 30 Millionen im Jahr wollen. Und das Dilemma haben sie jetzt im Grunde wenigstens in der Person von Avery Bradley, den ich sehr mag als Spieler, aber weitergegeben an Detroit. Denn dann haben sie einen Maximalspieler, wo sich die Frage stellt, in Avery Bradley, ist er das denn wirklich? Sollte er der beste oder bestbezahlte Spieler in deinem Team sein? Dann haben sie Andre Drummond, den sie im letzten Jahr schon versucht haben, ab und zu mal auf den Trademark zu werfen, weil er eben ein Spieler ist, klar, super Rebounding und, aber ab dem vierten Viertel kannst du ihn einfach nicht mehr spielen lassen, aufgrund dieses Freiwurf-Dilemmas. Du hast gesagt, KCP haben sie abgegeben, Tobias Harris, ja, netter Rollenspieler, aber bringt dich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Wo geht's denn jetzt hin? Also das wäre für mich auch genau die Frage. Wo soll das denn jetzt hingehen, wenn irgendwie Andre Drummond und Avery Bradley dann nächstes Jahr mit Maximalverträgen ausgestattet sind? Ja, und dann? Ja, dann ist man quasi genau dort, wo man nicht sein möchte, nämlich in der Luxury Tax und ohne Playoff-Ambitionen. Und das ist natürlich dann tatsächlich das Niemandsland der NBA. Ich würde ganz gern später am Ende des Pods vielleicht nochmal genau darüber sprechen, eben was so dieser Run für das Mittelmaß an Konsequenzen hat. Dann aber doch vorweg noch mal kurz zu deinem Team, wenn du es aushältst, weil ich ja eben schon mal gezielt habe, unser Hörer Nenad Todorovic hat gefragt, ob die Factory of Sadness nun endgültig von Sacramento nach New York umgezogen ist. Und nebenher vielleicht dann auch noch mal deine 2 Cent zu einem potenziellen Trade. Potenziell kann man ja fast schon streichen von Carmelo Anthony. Ja. Also Factory of Sadness ist ja, glaube ich, der Umzug, der ist jetzt nicht erst letzte Woche vonstatten gezogen, sondern die Umzugskartons wurden schon, sage ich mal, vor 2 Jahren geschnürt gepackt, als klar war, dass das mit Phil Jackson nichts wird. Und jetzt sind sie den erstmal losgeworden, haben einen neuen GM geheiert, von dem ich allerdings sagen muss, dass ich nicht so viel von ihm weiß. Da muss ich mich nochmal so ein bisschen reinlesen. War jetzt zuletzt für die Sacramento Kings aktiv, aber auch nur recht kurz, vorher bei den Orlando Magic, davor war er mal bei Seattle unter anderem, als er Kevin Durant mitgedraftet hat, insofern ich glaube viele Auf und Abs, aber zurück zu den Knicks, ja, vieles wird sich jetzt entscheiden, wie die Sache mit Carmelo ausgeht. Also ich glaube, du wirst nicht viel für Carmelo zurückbekommen. Ich glaube, das werden im Zweifel irgendwelche auslaufenden Verträge sein. Denn die Alternative wäre, ihn rauszukaufen. Und da hatte ich dir vorhin schon mal gesagt, so ich könnte da James Dolan eine der wenigen Male in meinem Leben schon verstehen, dass er sagt, pass auf, ich bin jetzt nicht bereit, Carmelo 50 Millionen zu zahlen, nur damit er geht, sondern dann seht zu, dass ihr ihn loswerdet, wenn ihr jetzt das Team jünger machen wollt und auf die jungen Spieler setzen wollt, weil Melo eben sonst, wenn er bleiben würde, weiterhin 25 Schüsse pro Spiel kriegen würde, die dann halt zu Lasten der Entwicklung vielleicht von vor allem Kristaps Porzingis gehen. Insofern, wenn ihr ihn loswerdet, dann holt irgendwelche auslaufenden Verträge, dann muss ich diese 50 Millionen wenigstens nicht zahlen. Dass man jetzt da irgendwie super Assets für zurückkriegt, kann man, glaube ich, streichen. Das liegt nicht so sehr an der Value von Carmelo, denn ich bin immer noch davon überzeugt, dass Carmelo einer der besten Scorer der Liga ist und in der richtigen Situation jedes Team in der NBA besser macht, auch wenn er natürlich irgendwie Defizite in der Defense hat, aber es gibt nicht so viele Spieler in der NBA, die ein Spiel entscheiden können auf der offensiven Seite, wie Carmelo das kann. Nur, du kriegst halt kein Value zurück, weil man ihm eine No-Trade-Clause gegeben hat. Und deswegen kann er entscheiden, wo es hingeht. Und er hat jetzt gesagt, hey, das ist entweder Cleveland oder Houston. Ja, und dann musst du dir nur den Kader von den beiden angucken und siehst da, dass du eigentlich nur Scheiße zurückkriegen kannst, wenn du mit den beiden dealst. Es sei denn, Cleveland wäre bereit, Kevin Love aufzugeben, der vielleicht noch dann Value hat, was sie aber wahrscheinlich nicht machen werden. Also musst du mehrere andere Teams da reinholen und auch die werden dann sagen, hey, pass mal auf, also jetzt nur fiktiv, Houston, dafür, dass wir dann den Vertrag von Ryan Anderson 60 Millionen für 3 Jahre annehmen, kriegt ihr jetzt nicht unbedingt einen First-Rounder zurück, sondern dann wollen wir einen dafür haben. Ich glaube, am Ende werden es irgendwie 3-4 Spieler mit auslaufenden Verträgen. Finde ich schade, finde ich aber unter allen Rahmenbedingungen, die da jetzt herrschen, okay. Ich habe eine schöne Analogie dafür. Wenn man sich Trades anschaut, darf man in dem Fall jetzt nicht denken, das ist irgendwie wie damals, wenn man irgendwie Indianern oder Ureinwohnern einen Feuerstein gegeben hat und dafür 30 Kilo Gold bekommt. In dem Fall ist das tatsächlich ein Trade, der in einem postapokalyptischen Zeitalter spielt, wo du irgendwie eine Dose Katzenfutter gegen irgendwie eine halbleere Batterie tauscht. Ey! Nee, also ohne Scheiß, sei doch mal ehrlich, wenn Melo keine No-Trade-Clause hätte, dann bin ich mir sicher, dass du ordentlich was zurückkriegen würdest. Die halbleere Batterie ist, ich sag einfach nur, du kriegst nur Scheiße zurück. Ja, kriegst du auch. Ich habe die Trade Machine angeworfen und ich habe wirklich 10 Minuten versucht und ihr habt maximal einen Perspektivspieler in 8 Jahren oder sowas bekommen. Also das ist echt eine Katastrophe. Ja, das wird irgendwie Omar Ashik sein oder irgendeine Scheiße, die wir dann zurückkriegen. Ja, so ist es dann halt. Aber ich finde, wo wir jetzt, um den Bogen zu schlagen zu Factory of Sadness, dann muss man jetzt auch einfach mal konsequent sein. Da muss man auch sagen, okay, da kriegen wir vielleicht jetzt nicht viel zurück, dann ist das eben so. Andere Teams haben auch schon Superstars verloren in der Free Agency oder wie auch immer, ohne was zurückzukriegen. Siehe Oklahoma City mit Kevin Durant oder was weiß ich was. Das passiert halt manchmal. Dann seid jetzt wenigstens so konsequent und sagt, pass auf, wir haben jetzt gerade einen hohen Pick an 7 gedraftet, wir haben Kristaps Porzingis, irgendwie Hernan Gomez ist in einem schlechten Rookie-Jahrgang im First Rookie-Team gewesen. Dann lass uns gucken, dass wir die 3 weiterentwickeln, vielleicht im nächsten Jahr nochmal relativ hochziehen und dann gucken wir, wo es weitergeht. Aber jetzt irgendwie zu sagen, nee, wir kriegen wenig zurück und Carmelo bleibt doch, finde ich, ist der falsche Weg. Und da muss man halt jetzt damit leben, was kommt. Der Fehler liegt nicht jetzt in diesem Jahr, sondern der Fehler liegt darin, dass man ihn mit einer No-Trade-Clause ausgestattet hat. Und der Fehler liegt darin, dass einfach Phil Jackson völlig unnötigerweise in den letzten 12 Monaten sein Trade-Value nochmal weiter gedrückt hat, indem allen Teams klar war, dass die Knicks ihn loswerden möchten. Und damit muss man jetzt halt umgehen können. Ja, für mich ist es tatsächlich so, dass sie nach wie vor die Factory of Sadness sind. Den Begriff hatte ich ja mal geprägt oder habe den reingehauen. Ich lese jetzt nochmal kurz die First-Round-Draft-Choices nach DeMarcus Cousins in 2010 vor. 2011 Bismack Biyombo an Rang 7. 2012 Thomas Robinson an Rang 5. Bust. 2013 Pick 7 Ben McLemore. Bust. Ist auch nicht mehr im Team natürlich jetzt. Nick Stauskas, das danach an Rang 8. Bust. Willie Cauley-Stein im Jahr danach. Center gedraftet, obwohl du der beste Spieler deines Teams im Center warst. Naja, gut, macht nichts. Danach das Jahr. DeMarcus Cousins ist zu diesem Zeitpunkt immer noch im Team. Tradest du down von Marquis Chris und draftest Scarlett Bissier und irgendeinen griechischen Center. Das heißt, du hast nach Adam Riese 1, 2, 3, 4 Center im Team. Alles First-Round-Picks. Und dieses Jahr ist die Jury still out. mein lieber Freund, das ist nach wie vor, riecht das sehr, sehr stark nach Factory of Sadness. Ja, das stimmt. Aber die Knicks sind jedenfalls auf dem besten Weg dahin, den Titel, wenigstens die Silbermedaille abzugreifen. Wenigstens, wenn man sich die letzten 24 Monate anguckt. Ach Quatsch, eigentlich, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt. Egal. So, was hatten wir denn noch? Boston Celtics wollten wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, ne? Da gab es ja auch eine Frage zu. Würde ich dich gerne fragen, Gordon Hayward Signing, haben wir beide eigentlich relativ kurz entschieden, dass es okay ist und dass auch die Kohle okay ist und alles gut. Aber wenn wir uns die Position von Gordon Hayward angucken, dann frage ich mich doch, ob man da nicht vielleicht ein bisschen falsche, also ob das Gleichgewicht zwischen den Positionen bei den Boston Celtics noch stimmt. Denn da hat man jetzt Jaylen Brown, da hat man Jay Crowder, da hat man Gordon Hayward, da hat man, wie heißt er nochmal? Marcus Morris, da hat man Tatum, den Rookie, den man gerade gedraftet hat, die spielen alle die gleiche Position und auf der 1 und 2 stehen dann jetzt Marcus Smart, Isaiah Thomas und Rosier. Und ich glaube, dann war's das schon fast. Ja, das ist in der Tat richtig. Da hat uns dementsprechend auch Simon Philipp gefragt, ob da in Sachen Trades noch was geht. Ich denke, da muss eigentlich was gehen. Dafür, dass man jetzt Marcus Morris als Trade-Chip ausgewählt hat, der natürlich einen hochgradig tradebaren Vertrag dann auch noch besitzt. Demnach haben wir eigentlich die beiden besten 3/4er vertraglich in der gesamten Liga in Jay Crowder und Marcus Morris. Da muss eigentlich tatsächlich noch was passieren. Ich glaube, dass Jaylen Brown hauptsächlich auf der 2 spielen wird. Die Länge besitzt er aber schnell genug, eigentlich alle anderen Zweier zu verteidigen. Selbiges würde ich natürlich jetzt bei Morris und Crowder nicht unbedingt sagen. Vielleicht mal bei einem Pick-and-Roll, bei einer Pick-and-Roll-Verteidigung, aber sonst kannst du das nicht wirklich nachhaltig machen. Insofern würde ich ihn tatsächlich auch zu dem Backcourt bezeichnen. Dennoch ist es natürlich recht viel. Man wird schon sich vorstellen können, dass eigentlich Morris und Crowder fast ausschließlich auf der 4 spielen werden. Morris hat das ja auch schon gemacht bei Detroit letztes Jahr. Und damit würde ich auch sagen, dass Gordon Hayward ausschließlich auf der 3 spielt. Was für mich gut ist, so präserviert man ihn ein bisschen, schon Kraft, dass er eben nicht so gegen die großen Jungs auf der 4 spielen muss. Ich sehe da nicht unbedingt Bedarf, aber ich gehe mal davon aus, dass man schon im Prinzip sich ein extra Handy angeschafft hat mit einer Nummer, die GMs anrufen können, nur wenn sie Marcus Morris oder Jay Crowder haben wollen. Ich habe gehört, tatsächlich, um die Brücke nochmal zurück zu den Knicks zu schlagen, dass oder gelesen bei Reddit, glaube ich, dass die Knicks und, ich weiß nicht für wen, aber die Knicks und die Celtics sich über Courtney Lee unterhalten haben, als verteidigender Zweier. Ich glaube 12 Millionen im Jahr oder so, an dem Boston wohl mal so generelles Interesse geäußert hätte. Mal gucken. Ja, Boston natürlich schon insgesamt eine Bomben-Free Agency und eben auch mit dem Draft oder Offseason kann man es ja generell nennen. Ich bin mal gespannt, inwieweit man sich jetzt von Smart trennt und Rosier, bevor sie zu teuer werden. Das ist sicherlich jetzt mal wieder so ein Jahr, wo man sagt, okay, man schaut, was sich ergibt und wie weit man kommt und dann revaluiert man immer noch, weil wenn man sich natürlich die Picks anschaut und das vor allem vergleicht mit Philly, Boston hat mit Abstand die besten Draft-Assets auch der gesamten Liga. Also das ist nicht mal debattierbar. Man hat den Brooklyn-Pick, man hat den Lakers oder den Sacramento-Pick von Philly. Dann kommt noch Memphis in 2 Jahren. Hat den Memphis-Pick. Man hat einen Clippers-Pick immer noch, glaube ich. Das ist absolut crazy, ja. Naja, voll. Dieser Memphis-Pick in 2 Jahren, du, der wird richtig was wert sein. Richtig was wert sein. Fast so gut der von Miami in 2020. Ja. Aber an wem müsste, um vielleicht noch ein Team zu nennen, dessen Offseason nicht so ganz so günstig gelaufen ist, an wem müsste Boston vorbei? An den Cleveland Cavaliers. Und solange man LeBron James im Team hat und auch Kyrie Irving, braucht man sich, glaube ich, nicht so die größten Sorgen zu machen. Aber die eigenen Ansprüche sind dann vielleicht doch andere, nachdem man schon jedenfalls teilweise im Finale des letzten Jahres misshandelt worden ist von den Golden State Warriors. Nun ist es natürlich so, dass vielleicht auch, wenn wir schon darüber reden, dass LeBron vielleicht das Team verlässt, übrigens, ich würde gleich gerne noch ein anderes Team reinwerfen, zu dem er vielleicht gehen könnte im nächsten Jahr, dann ist es bei anderen Free Agents bestimmt auch so. Also, dass die jetzt nicht unbedingt mit die großen Free Agents mit Cleveland gesigned haben oder signen wollten, wenn die schon, wenn die diese Gerüchte hören und vielleicht sogar LeBrons Handynummer selber im Handy haben und ihn mal anrufen und sagen, hey LeBron, wie sieht's denn aus übers nächste hinweg? Und der sagt, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Dann ist es, glaube ich, für Cleveland auch eine schwierige Position, aber ich glaube, noch viel schwieriger ist es einfach, dass sie gar keine Kohle haben. Also sie sind so weit im Luxury Tax durch die Verträge, gerade eben schon genannt, Rich Paul, Tristan Thompson, Iman Shumpert, J.R. Smith, dann die großen Verträge von LeBron, von Kevin Love, von Kyrie Irving. Da ist einfach nicht viel zu machen und verbessert haben sie sich jetzt nicht. Sie haben Korver nochmal gesigned für 3 Jahre, ich glaube irgendwie 20 Millionen oder so. Mhm. Aber also ich glaube, sie sind immer noch besser als Boston. Aber sie haben halt die Lücke zum Westen nicht schließen können. Also wenn jetzt Houston noch Carmelo kriegen würde oder die Golden State Warriors, vielleicht sogar auch die San Antonio Spurs. Ich glaube da, ja, das sorgt für mehr Stirnrunzeln und Fragezeichen als irgendwie für einen optimistischen Blick ins nächste Jahr bei Cleveland. Zwei Dinge. Ich habe einen Tweet abgefeuert. Da sagte ich, Winners of NBA Free Agency, Dead Cap, Luxury Tax Accountants and Page Views for SpotTrack. SpotTrack übrigens, grandiose Seite. Luxury Tax. Cleveland ist in der sogenannten Repeater Tax. Kleine Exkursion hier in Cap Analytics sozusagen, ganz schnell. Wenn man also über diesen Luxury Tax Threshold drüber geht, dann muss man eben für jeden Dollar, den man bezahlt an Spielergehältern, $1 an die Liga zahlen. Das ist im Prinzip bis zu einer gewissen Höhe so, und je höher du dann eben in der Luxury Tax bist, und sei das auch im ersten Jahr, dann zahlst du nicht mehr $1 für jeden Dollar, den du ausgibst, sondern 1,20, 1,50, 1,75 und so weiter und so fort. Wenn du dann im darauffolgenden Jahr immer noch in der Luxury Tax bist, bist du in der Repeater Tax. Da tut's dann sehr weh. José Calderón hat einen Minimumvertrag unterschrieben für 2 Millionen und kostet $8 Millionen. Ja. Wahnsinn. Wieder in Gilbert. 8 Millionen. Wenn du dir also jetzt überlegt hast, man hätte irgendwie einem eine Biannual Exception oder sonst was reingedrückt, dann für 5 Millionen, sage ich mal, dann wären das, ich weiß nicht, 25 Millionen gewesen, 28 Millionen, die du dem Spieler, also quasi ein Max-Vertrag. Und da ist dann auch irgendwann mal Schluss. Und ich glaube, da muss man dann Gilbert verstehen, so ignorant es auch war, halt ohne GM dazustehen. Ich glaube, das ist unglaublich knauserisch und auch kurzsichtig, wenn LeBron dann tatsächlich den Verein verlassen sollte. Aber in gewisser Weise, was die Spielergehälter betrifft, muss man dann sagen, okay, Leute, wir haben halt so einen riesen Payroll hier, da ist dann irgendwann Schluss. Ja, ist auch so, absolut. Und deswegen gehören sie aber trotzdem für mich zu den Verlierern der Offseason, weil sie eben, also nicht, weil sie Fehler gemacht haben, sondern weil ihnen die Hände gebunden waren und alle anderen Teams, nicht alle anderen Teams, auch viele anderen Teams, eben dementsprechend aufgeholt haben. Kleiner Blick in die Glaskugel noch von mir. Was ist denn eigentlich mit den San Antonio Spurs und LeBron? Nee. Das fände ich interessant. Das passt aber nicht, Mann. Warum passt das nicht? LeBron spielt Point. Kawhi spielt 3 oder 2. Und Pop macht den Rest. Ich habe jetzt gar nicht an sportliche Sachen gedacht. Kannst du ihn dir außerhalb eines großen Markt vorstellen? Cleveland ist auch ein Scheißmarkt, bis er da hingekommen ist. Ja, aber das hat ja gepasst in seine ganze Brand. Ich denke nur daran, Defend the Land, Homecoming, miau, miau, miau. Also ich glaube, das war schon sehr scriptable, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das spielt schon für LeBron eine riesige Rolle, halt groß im Geschehen zu sein. Ich glaube auch, dass so Titel und individuelle Auszeichnungen ihm nicht mehr so viel wert sind. Ich glaube, irgendwann will er eher auf seine Legacy blicken, und das hat jetzt, glaube ich, weniger mit dem Basketball an sich zu tun. Naja, dann sollte er die Cleveland Cavaliers auf jeden Fall verlassen, denn dann wird der Wert des Teams ins Bodenlose fallen und dann kann er sie ja kaufen, wenn er mit seiner Karriere fertig ist. Ja, ist doch so. Kann gut passieren. Und dann zeigt der Dan Gilbert den Mittelfinger, wie Masai Ujiri in den Playoffs gegen Brooklyn. Ja. Haben wir denn noch ein Team? Alle gemacht haben, sorry, wir wollen ja dann, wenn wir nach Fragen fragen, auch eure Fragen beantworten. Guido Springer hat 2 gestellt. Kannst du zwei Sätze zu Minnesota noch sagen? Haben wir, glaube ich, im letzten Pod schon ein bisschen drüber gequatscht, aber Free Agency-mäßig bist du damit happy? Und dann sage ich noch ein paar Sätze zu seiner zweiten Frage. Ja, Bombe, oder? Also, ich meine, einmal Jimmy Butler an Land zu ziehen, spricht natürlich schon für sich. Aber auch die anderen Signings. Jeff Teague, finde ich, ist in dem, was sie machen wollen, denn sie brauchen einfach Shooting, weil Andrew Wiggins und Jimmy Butler sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie die absoluten Scharfschützen sind. War es, glaube ich, konsequent, dann Ricky Rubio loszuwerden, weil er dann eben doch in der Starting Five der absolut schlechteste Shooter wäre und man will jetzt Karl Anthony Towns nicht ständig zwingen, an die Dreierlinie zu gehen. Deswegen Jeff Teague zu signen für irgendwie, ich glaube, 3 Jahre oder 4 Jahre 50 Millionen, finde ich völlig okay. Taj Gibson ist natürlich ein Liebling von Thibodeau, insofern aber auch nicht zu viel für ihn bezahlt oder viel zu viel für ihn bezahlt. Insofern Minnesota, wenn man jetzt mal 24 Monate zurückguckt, eine absolute Granaten-Offseason für das, was jetzt irgendwie möglich war, finde ich somit das Beste rausgeholt. Ja, das stimmt. Ja, das sieht gut aus dieses Jahr. Und mal sehen, inwieweit man sich da ein bisschen weiterentwickelt. Auch spielerisch ist sicherlich Jeff Teague da eine andere Person als Ricky Rubio es war. Ich glaube, der Ball wird da sehr viel mehr verteilt werden. Ich glaube, dass man auch Towns sehr viel mehr als Creator sehen wird. Das wird sicherlich hoffentlich den nächsten Schritt sein, dass man nicht mehr nur League Pass Favorite bleibt. Die zweite Frage von Guido Springer war ganz interessant und vielleicht runden wir damit auch so den Pod ab. Wir sind jetzt schon ein bisschen über eine Stunde, glaube ich. Er fragt etwas polemisch: Es gibt fast nur Superteams und Tanking-Kandidaten und kaum noch Mittelmaß. Wie seht ihr das? Und das ist sicherlich sehr, sehr interessant zu sehen. Tatsächlich scheint es so sein, dass immer mehr olympische Superteams kommen, Buddies, Banana Boat, wie auch immer man es nennen möchte, wo eben zwei oder mehr Superstars ein Team suchen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Tage oder die Saisons, wo wie damals mit Dirk Nowitzki ein Spieler irgendwie einen Titel gewinnen kann, vorbei sind. Das hat aber auch damit zu tun, und first and foremost, dass sich die Liga da ihr eigenes Grab geschaufelt hat mit dem CBA. Dadurch, dass man es eigentlich den Starspielern erlauben wollte oder incentivieren wollte, dass sie eben bei ihren kleinen Market-Teams bleiben, weil man mehr Geld mit Designated Player Extension bezahlen konnte, dem fünften Jahr, hat sie es eigentlich so manipuliert, dass diese Spieler immer nur ein- oder zwei Jahresverträge unterschreiben mit einer Option, um dann eben nachher Unrestricted Free Agent zu sein, weil das ist natürlich dann der Fall. Das ist, glaube ich, das größte oder die größte Schwierigkeit, dass man jetzt momentan sieht, dass viele Spieler wie eben Paul George ihre Teams verlassen, die vormals eben die Blue Chipper, die Franchise-Spieler waren. Inwieweit das aber wirklich eine Narrative ist, bleibt abzuwarten. Natürlich hat man Philly zum Beispiel oder als krassestes Beispiel für dieses Ultra-Tanking. Man hat aber durchaus auch andere Kulturen, sage ich mal, und da sind tatsächlich die Mavericks vor allem ja seit 10 Jahren im Prinzip immer dabei, dass man immer on the fly Rebuild macht und dass man auch mal mit dem 6., 7. Platz zufrieden ist. Und da sind auch die Owners, glaube ich, recht wichtig in diesem Entscheidungsprozess, weil halt weiterhin Geld gemacht werden muss auch. Ne? Es müssen Leute in die Arenen kommen und das kann man jetzt nicht einfach machen, indem man sagt, okay, wir werden einfach möglichst kein Spiel gewinnen dieses Jahr. Ja, und die Frage ist auch, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, fällt mir jetzt ein, über so ein bisschen über Toronto gelästert und über das Signing von Ibaka und bringt einen das weiter und wohin geht's und so weiter. Am Ende des Tages springen da vielleicht für die Fans 50 Siege bei raus. Und ist es immer nur die Championship, die dich dann auch als Fan oder als Owner oder GM oder so glücklich macht? Oder sind es nicht vielleicht auch, also ich würde eine 50-Siege-Saison der Knicks gegen fast alle jungen Assets bis auf Porzingis oder so eintauschen. Einfach mal um, ne, das bringt halt auch so ein bisschen positive Aspekte mit in die Franchise und dann vielleicht wirst du doch noch attraktiv für Free Agents und so weiter und so fort. Also 50 Siege in der Liga zu gewinnen und vielleicht in die zweite Playoff-Runde vorzustoßen, kann man ja jetzt nicht unbedingt als Misserfolg bezeichnen, sondern das ist in so einer kompetitiven Liga, wo fast jedes Team irgendwie einen Starspieler hat, der 30 Millionen verdient, ist das schon schwer genug. Insofern, Mittelmaß ist natürlich irgendwo trotzdem so ein bisschen die Todeszone, aber ich sag mal, oberes Mittelmaß macht einfach als Fan auch verdammt viel Spaß, so wie zum Beispiel bei den Dallas Mavericks. Also wenn man dann überlegt, klar, das letzte Jahr war irgendwie ein bisschen so ein Down-Year, aber gab ja auch schon genug Jahre, wo man gesagt hat, hey, wir spielen jetzt vielleicht nicht mit um den Titel mit, aber so ein Top-5-Team in der Western Conference zu sein, ist auch für sich einfach schon mal cool. Und wir beide haben, glaube ich, schon uns tausendmal darüber ausgelassen, dass es nicht unbedingt immer nur das Patentrezept ist, zu sagen, wir müssen jetzt komplett jung gehen. Unsere Lieblingsnarrative ist da, glaube ich, die lineare Entwicklung, die immer vorausgesetzt wird bei jungen Spielern, aber die dann doch nur bei einem von 10 eintrifft. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Plammerkeit ist halt sehr schwierig. Die Approach. Nichtsdestotrotz, sag mal, Phil, der neue Rookie von euch hat aber einen Flummi im Schuh, ne? Ey, Junge. Mein lieber Mann. Alter Schwede. Es ist tatsächlich so. Kein Scheiß. Ich sitze hier mit meinem Bekannten Freitagabend. Arbeitswoche hinter uns. Weißt du, was das Erste ist? Nachdem ich natürlich das Bier aufmache, was ich mache. Ich hol den Laptop raus und zeig ihm Miss Dunks von Dennis Smith in der Summer League. Das sind noch nicht mal Dunks, die er in der Summer League gemacht hat. Ah, ey, ich sag dir, der hat alle Leute aufs Poster setzen wollen. Josh Jackson, Dragan Bender, der hat gegen Phoenix alle Leute posterisieren wollen. Und ja, der hat Hobbsmann. Ich sag dir, ich sehe jetzt schon Bismack Biyombo kommen, der fies auf dem Poster ist. Richtiger Testikeldank. Klassisches Opfer, beide Lopez-Brüder. Mit Anlauf. Auch gut, ja. Nee, habe ich Bock drauf, finde ich richtig geil. Bei dem war ja auch immer so ein bisschen, ich glaube, der war ja verletzt im letzten Jahr irgendwie, sonst wäre er vielleicht sogar noch höher gedraftet worden. Aber wer weiß, man, wenn er fit bleibt, kann nie schaden, einen Point Guard zu haben, der über alles andere drüber springen kann. Ja, das hatte ich ja auch erwähnt. Ich glaube, da jetzt noch zwei, drei Sätze zu. Ich glaube, dass man tatsächlich einen Point Guard draften muss, wenn man einen in der ersten Runde draftet oder in der Lotterie, der das Zeug hat, wirklich einzuschlagen wie eine Bombe, sonst lohnt es sich nicht, und das ist, glaube ich, bei ihm durchaus der Fall. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe halt sehr, dass er sich coachen lässt und dass gleichzeitig Rick Carlisle ihn ein bisschen Fehler machen lässt, weil das müssen alle Rookies machen dürfen. Schreib mal bitte einen Brief an die Dallas Mavericks, dass er zum Slam Dunk Contest soll. Also Max, das, was ich bisher gesehen habe, war echt... Noch ein Würzburger bei Bayern. Hast du, glaube ich, nicht mitbekommen jetzt über die Zeit. Wir haben jetzt insgesamt 5 Deutsche. Daniel Theiss bei Boston, Maxi Kleber, mal sehen, ob die das Training Camp und diese Preseason überstehen, die beiden. Aber natürlich trotzdem erfreulich. Geil, Mann. Freut mich. On a positive note gehen wir aus Folge 101 raus. Das war das Free Agency 101, liebe Freunde. Vielen Dank für euch. Voll geil. Wir beide müssen mal ein bisschen gucken, wie wir das nächste Woche machen, denn ich bin auf einem Festival nächstes Wochenende. Oha. Halb Arbeit, halb Spaß, möchte ich mal sagen. Bin da ab Donnerstag zur Aufbauphase schon, komme dann auch erst montags zurück. WLAN-mäßig, glaube ich, ist das so semi-geil. Laptop ist natürlich dabei. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie reinpasst, vielleicht dann vom Hotel aus. Ihr seht das schon. Nein, ich werde nicht zelten. Für die Scheiße bin ich zu alt und es soll regnen. Deswegen bin ich in einem Hotel. Und wenn die gutes WLAN haben, dann kriegen wir es vielleicht doch auf die Reihe. Ansonsten Fragen reinkippen. Habt ihr ja gesehen, uns macht das voll Spaß, sowas mit aufzunehmen. Und auf die Gefahr hin, dass es euch nervt, eine iTunes-Rezension wäre zauberhaft. Zauberhaft, apropos, letzter Tease, Game of Thrones morgen. Oh ja. Erste Folge. Ist hier auch alles schon schön organisiert. Gucken wir gemeinsam. Guckst du, das wollte ich nämlich fragen, wartest du, um Binge-Watching machen zu können, oder bist du so heiß, das hältst du nicht aus? Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, und das habe ich bei wenig Folgen oder bei wenig Serien, dass ich wirklich das direkt gucken möchte, und dann freut man sich schon eine Woche auch, ne? Binge-Watching nimmt dir, glaube ich, auch viel von dieser Antizipation, und wenn du gerade Bekannte hast, die das auch sehen, kannst du ein bisschen quatschen. Das mag ich schon eigentlich sehr gern. Ja, ich werde es auch gucken. Also mein Bruder ist ein riesen Fan, der wird es auf jeden Fall gucken. Und wenn ich mich mit dem unterhalte, werde ich sowieso sonst tot gespoilert. Deswegen werde ich das auch gucken. Ich habe übrigens gelesen, dass jetzt nach der Staffel, die ist ja, glaube ich, nur 8 Folgen oder so, dann kommt noch eine, dann ist Schluss. Aber die nächste dann, das wird irgendwie, die werden alle in Spielfilmlänge oder so. Ach krass. Ja, letzte Anekdote meinerseits. Ich habe hier einen Dude kennengelernt, ein Brite, der ist Kameramann, beziehungsweise nicht Kameramann, sorry, der macht Special Effects für Game of Thrones. Der war jetzt irgendwie fast ein ganzes Jahr in Australien, wo die da gedreht haben. Und das war sehr witzig. Mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Der kennt, glaube ich, schon ein bisschen, was passiert. Hat aber ein Non-Disclosure Agreement natürlich unterschrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, der Mann ist pleite, seine Familie ist wahrscheinlich pleite für sein ganzes Leben, wenn er auch nur einen Ton sagt. Ja, ja. Kannst ja aber trotzdem versuchen, mal bei einem Bier was aus ihm rauszuquetschen. Jo, mach es. Alles klar. Cool, dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Schreibt fleißig, Bewertung und so weiter. Cool, ja, bis dann, ne? Boah, from downtown. Tschö. Tschö, tschüss. Es ist so heiß.